Grüß euch Gott. Also, bei aller Liebe zu Tieren, in der Großstadt sind die Tauben eine rechte Plage. Darüber könnten viele Leute ein Klagelied singen. Die Hausbesitzer und die Bewohner von Balkonen und natürlich alle diejenigen, die ahnungslos auf der Straße gehen und die plötzlich klacks eine Bescherung von oben auf den Kopf kriegen. Der Meister Eder ist auch nicht gerade ein Freund von Tauben, vor allem, weil sie ihn immer mit ihrem Gegurre in aller Frühe wecken. Und der Pumuckl? Nun, der hat sich bis zu dem Tag, an dem diese Geschichte passiert ist, über Tauben noch nicht den Kopf zerbrochen. Dafür machte er nun ihre Bekanntschaft umso gründlicher. Es ging damit an, dass der Pumuckl den Rest von einem Stückchen Semmel nicht mehr essen wollte, das ihm der Meister Eder zum Frühstück hergerichtet hatte. Mein Bauch ist schon so dick, ich mag das Stück nicht mehr. Nein, Moment, das reimt sich nicht. Ich mag nicht mehr das Stück. Jetzt hör auf, deswegen braucht ihr das Brot nicht so zu bröseln. Dann werde ich eben die Bröseln verdröseln und als Kugeln damit herumrugeln. Jetzt hör gleich auf, ja. Ist aber sehr lustig. Aus dem Brot Kugeln zu machen. Das ist aber sehr lustig. Was fällt dir denn ein? Das ist gar nicht lustig. Doch, doch. Mit dem Brot spielt man nicht, merkt ihr das? Das weiß ich nicht, ob sich mein Kopf das merkt. Mein Kopf ist vor lauter gemerkten Sachen schon so zugestopft. Bitte, warum spielt man nicht mit Brot? Weil das was zum Essen ist und nicht zum Spülen. Ja, aber wenn man satt ist, dann ist Brot nicht mehr zum Essen. Und wenn es nichts mehr zum Essen ist, dann kann man auch damit spielen. Pumuckl, ja? Es ist nicht jeder satt auf der Welt. Und wer sich nur ein bisschen vorstellen kann, was ein Stückel Brot für einen armen Teufel bedeuten kann, der spült nicht mit dem Brot. Was tut denn der mit dem Brot? Trägt er das immer gleich zu einem armen Teufel? Nein, das geht nicht allerweil. Aber man kann's Brot wenigstens verfüttern, wenn man schon selber nicht mehr essen mag. Es gibt ja nur Viecher auf der Welt, die es fressen, nicht? Ich weiß ein solches Vieh. Ich werde ihm jetzt gleich mein Brot bringen. Jawohl, der Pumuckl ist ein braver Pumuckl, der sein Brot gleich verfüttert. Halt, wo ist denn hin? In den Hof zu dem Vieh. Ah, im Hof, da ist doch gar keins. Doch, da ist ein ganz großes sogar, das fast so groß wie der Pumuckl. Ah, du meinst den Hund vom Weinzierls? Ach, der frisst doch kein Brot. Nein, den meine ich ja gar nicht. Ich meine die Tauben von Frau Berger. Die Tauben? Ja, die sind ein bisschen kleiner als ich, aber sie fressen viel Brot, weil Frau Berger immer welches hinwirft. Und jetzt kriegen sie mein Brot auch noch. Tauben sind doch arme Teufel, nicht? Nein, die Tauben fütterst man nicht. Ja, aber du hast doch gesagt, dass das Füttern von Tauben ist von der Hausverwaltung ausdrücklich verboten worden. Aber die Frau Berger, die darf die Tauben ausdrücklich füttern. Nein. Die darf's auch nicht. Warum tut und sie es hat auch wegen der Fütterei Krach mit der Hausmeisterin. Ja. Ist auch unappetitlich bis dort aus. Gleich neben dem Hausgang, da schmeißt sie ihre alten Brocken hin, die Leute treten rein und tragen sie mit den Schuhen ins Treppenhaus und dann darfst die Hausmeisterin wieder zusammenputzen. Ja, Eine Zumutung ist das. Ja, ich kann ja mein Brot woanders hinwerfen. Nein. Oder kommen die Tauben nur neben den Hauseingang hin? Nein. Die kommen dann schon woanders auch hin. Ja, kommen die zu jedem, der sie füttert? Freilich, aber das dann, ist... Dann kommen die, vielleicht kommen die dann auch zu mir. Schon, aber du sollst es nicht füttern. Die Tauben, die können Krankheiten übertragen und sind voller Ungeziefer. Sowas soll man auf keinen Fall herziehen. Soll man nur Geziefer herziehen? Du sollst die Tauben Tauben sein lassen und damit basta. Aber es wäre doch viel besser, wenn ich nicht die Tauben Tauben sein ließe, sondern wenn ich die Tauben, also sagen wir Giraffen, die sind ja für den Hof viel zu groß. Okay, wenn ich die Tauben Katzen sein ließe, dann würden sie sich nämlich selbst auffressen und dann gäb's dein Problem. Okay, hör auf. Also ich muss jetzt wieder arbeiten, Pumuckl. Das Brot da isst in einer halben Stunde, dann wirst du schon wieder einen Appetit haben, ja? Und wenn ich keinen Appetit habe? Ja, nachher wart's deine Stunde, dann wird er schon kommen. Der Appetit wird nicht in einer Stunde kommen, weil ich in einer Stunde vielleicht gar nicht da bin. Und der Appetit mich nicht findet, weil ich vielleicht im Hof bin. Und weil ich vielleicht das Appetitbrot mitgenommen habe. Und weil vielleicht die Tauben Appetit haben. Wenn der Meister Eder Schreiner arbeitet, dann muss der Pumuckl Fütter arbeiten, weil man nämlich mit Brot nicht spielt. Jawohl, so ist es nämlich. Und damit hat der Pumuckl das Brot genommen und ist in den Hof spaziert. Er hat noch einen vorsichtigen Blick in die Werkstatt geworfen, aber der Meister Eder war so in seine Arbeit vertieft, dass er nichts merkte. Die Tauben pickten tatsächlich an dem Futter, das die Frau Berger wieder einmal neben die Hauseingangstür gestreut hatte. Der unsichtbare Pumuckl mit dem durchaus sichtbaren Brot in der Hand postierte sich bei den Aschentonnen und versuchte von dort aus, die Tauben herbeizulocken. Hallo, ihr! Man isst nicht neben der Haustüre, das ist eine Zumutung. Und vom Boden isst man überhaupt nicht, sondern aus der Hand. kein Benehmen, das. Schaut mal her, ich habe feines Brot. Könnt ihr aus der Hand essen. Schmeckt sehr gut, sag ich euch. Ihr sollt herschauen, sag ich. Die schauen einfach nicht. Hey, ihr! Wenn ihr schon nicht schaut, dann hört wenigstens. Ui, ui, die haben ja gar keine Ohren. Und Nasen haben die auch nicht. Was haben die eigentlich? Ich werde das Brot zu den Tauben hintragen und es ihnen direkt in die Schnäbel stecken. Da, da, da habt ihr vom Pumuckl gutes, gutes, gutes Brot. Halt, halt, nicht davonfliegen, ihr dummen, dummen Vögel. Da oben auf der Dachrinne gibt's doch kein Brot. Da oben gibt's doch nur Dach. Damit hatte der Pumuckl zweifellos recht. Aber für eine Taube ist eine Stimme und dazu noch ein heranhüpfendes Brot so erschreckend, dass sie eben das Hausdach vorzieht. Der Pumuckl stand im Hof und war recht wütend. Er schubste das Taubenfutter von der Frau Berger mit dem Fuß in Richtung Aschentonne und schmiedete finstere Pläne. Also wenn jetzt wieder eine Taube herunterkommt, dann werde ich sie am Schwanz zu den Aschentonnen ziehen, mitsamt ihrem Geziefer, Ungeziefer. Und dann muss sie mein Brot essen. Oh, ui, ui, ui, da kommt schon eine geflogen. Und wo setzt sie sich hin? Ja, natürlich, natürlich dorthin, wo die Hausmeisterin schimpft. Das wird der Pumuckl nicht zulassen. Für was bin ich denn unsichtbar? Gurr, gurr, gurr, gurr, gurr, gleich werde ich dich haben. Gleich, gleich, gleich. Siehst du? Wirst du gleich aufhören, so schrecklich mit deinen dummen Flügeln? Nein, nein, nein, nicht, nein! Ah, nein! Ob ihr's glaubt oder nicht, die Taube ist in ihrem Schreck mitsamt dem Pumuckl auf das Dach des Vorderhauses hinaufgeflogen. Der kleine Kobold hatte nämlich in seinem Jagdeifer die Taube nicht nur beim Schwanz gepackt, sondern sich richtig auf sie gestürzt und mit beiden Armen ihren Hals umschlungen. Sicher ist noch niemand von euch in einer Dachrinne eines vierstöckigen Hauses gesessen, aber ihr dürft mir glauben, dass das eine recht schwindelerregende Sache ist. Uiuiui, ui, ui, das ist ja ganz schrecklich hoch. Da kann man ja runterfallen. Nein, da will ich lieber gar nicht runterschauen. Da sitzen ja alle. Wenn man Flügel hat, dann mag das ja hier ganz gemütlich sein. Ah, ist der Hof aber tief unten. Und die großen Aschentonnen, die sind plötzlich ganz klein von hier oben. Wie komme ich denn da wieder runter? Uiuiuiui. Warum habe ich bloß die dumme Taube losgelassen? Dafür war es sehr gescheit von mir, dass ich das Brot nicht losgelassen habe. Erstens kann ich dann nicht so schnell verhungern und zweitens kann ich vielleicht damit eine Taube anlocken. Hallo, hallo, ihr, Rucketigo, Rucketigo, Rucketigo. Schaut mal, was ich da habe. Wenn ihr was wollt, dann braucht ihr nur herkommen und... Ja, aber ihr sollt doch nicht ohne mich wegfliegen und mich hier ganz alleine lassen. Wenn ihr nicht gleich zurückkommt, esse ich mein Brot selbst. Diese finstere Drohung nützte leider gar nichts. Der Pumuckl machte sie auch nicht wahr. Er hatte nämlich wirklich keinen Hunger. Er legte das Brot also in die Dachrinne und krabbelte vorsichtig der Rinne entlang bis zur Regentraufe. Er guckte in das tiefe, dunkle Loch des Abflussrohres, das in den Hof reichte. Nein, da innen hinunterrutschen konnte er nicht. Wer weiß, wo er da gelandet wäre. Und außen hinunterrutschen konnte er auch nicht, weil das Rohr so an der Dachrinne angebracht war, dass es ein kleiner Kobold von oben nicht erreichen konnte. Blieben noch die Dachluken zum Speicher des Hauses. Der Pumuckl krabbelte wieder die Dachrinne entlang zu den Luken. Aber alle waren verschlossen. Oh, Klabauters, helft mir. Die sind alle zu. Aber ich kann doch nicht immer hier auf dem Dach bleiben. Ein Dachkobold, das ist ganz bestimmt das Dümmste, was es gibt. Und wenn mich Meister Eder sucht, dann sucht er mich überall. Aber ganz bestimmt sucht er mich doch nie auf dem Dach. Oh, ruhig hinsetzen, Pumuckl, ruhig hinsetzen und ruhig nachdenken. Hui, hui, hui, hui, hui. Ich hab's schon. Ich muss mich so in die Dachrinne setzen, dass ich in den Hof schauen kann. Und wenn Meister Eder mich im Hof sucht, dann ruf ich ihm und dann kann er die Luke aufmachen und mich holen. Das ist ja ganz einfach, ist das. Der Pumuckl war gleich wieder guter Dinge und tat, was er sich vorgenommen hatte. Und tatsächlich schien auch bald seine Rechnung aufzugehen. Als es nämlich so anhaltend still und ruhig im Haus war, hatte der Meister Eder plötzlich das Gefühl, einmal nach seinem Kobold schauen zu müssen. Und natürlich fiel ihm gleich das Taubengespräch ein, als er den Pumuckl nicht im Haus fand, und er ging vor zu den Tauben. Kaum war er ein paar Schritte in den Hof gegangen, hörte er auch schon von oben Pumuckls Stimme. Ich bin da, hallo, ich bin da. Das war doch der Pumuckl. Pumuckl! Ich sitze auf dem Dach. Was? Nicht auf dem Baum, wo du hinschaust. Auf dem Dach? Ja, da, gleich über dir. Du musst mich herunterholen. Ja, wie kommst du denn da rauf? Fliegen. Ach, Geschmarrn. Geh. Ja. Du kommst augenblicklich wieder runter, auf den Weg, auf dem du raufgekommen bist. Ja, das geht aber doch nicht. Ja, Herrschaften. Ja, lehn dich nicht so weit vor. Fallst mir ja runter. Steig wieder zurück in den Speicher. Aber sei vorsichtig. Das kann ich nicht. Alle Fenster sind zu. Mache heute ruhig. Was sagst du? Du sollst dich ruhig halten. Ich komm auf. Ja. Ich hol einen Schlüssel bei der Hausmeisterin. Ja, ist gut. Ich halte mich ruhig. Um Gottes Willen, was ist denn los, Herr Eder? Was ist denn da oben? Gut, dass Sie gerade daherkommen. Ich wollte gerade zu Ihnen auf, um einen Schlüssel für den Speicher. Sie haben ja einen Speicher doch im Hinterhaus. Schon, aber auf dem Dach vom Vorderhaus, da sitzt der, es ist ja wurscht, kann ich einen Schlüssel haben, bitteschön? Wo sitzt wer? Den können Sie nicht sehen, bloß ich. Das heißt, momentan kann ich ihn ja auch nicht sehen, weil Sie da sind. Aber trotzdem, bitteschön, geben Sie mir den Speicherschlüssel. Nein, Heder, den kann ich Ihnen nicht geben, tut mir leid. Ja, und warum können Sie das nicht? Weil das so gespaßig ist, was Sie da sagen. Wieso gespaßig? Ich verstehe nicht, was Sie da oben wollen. Ja, ich muss jemand runterholen. Glauben Sie mir, so fragen Sie nicht lang. Also sind Sie mir nicht böse. Nein, ich bin Ihnen nicht böse, Eder. Aber auf dem Dach sehe ich niemanden, den man runterholen kann. Ja, das glaube ich schon. Sie sind doch auch nicht der Jüngste, Eder. Ja. Sie kommen mir nicht aufs Dach nach. Ich möchte auch nicht schuld sein, verstehen Sie? Wenn Sie meinen, ich bin lebensmüde und möchte vom Dach fallen, nachher ist das ein Irrtum. Ich verspreche Ihnen, dass ich nicht raussteige. Ich will ja bloß eine Dachluken aufmachen. Nein, die Dachluken, die werden nicht aufgemacht. Wenn es regnet, dann haut es mir den ganzen Ring rein. Aber wenn da die Sonne scheint. Nachher tragt es mir einen Ruß rein. Und da oben ist doch der Wäschespeicher. Und wenn da der Ruß drin ist, dann darf ich da und auswischen. Aber gehen Sie zu. Ich mache ja bloß für Minuten auf. Dann ist schon alles in Ordnung. Höchstens, dass ich ein Strickerl raushänge, damit er sich drum einhalten kann. Wer? Jetzt sagen Sie mir, wer? Der Pumuckl. Jetzt wissen Sie es. Herr Eder, darf ich offenes Wort reden? Ja, ich weiß schon, Sie glauben, ich spinne. Sie haben im Laufe von den letzten Jahren schon öfter so Sachen gesagt. Zu meinem Mann auch. Meint, es gibt halt Leute, die sich den Mund drüber zerreißen. Ja, weil sie sowas rumspricht, dass sie an Kobolde und Geister glauben. Okay. Und das mag ja alles ganz harmlos sein. Und ich bin ja nicht so. Aber einen Schlüssel für den Speicher kriegst du von mir nicht. Nachher machen halt Sie die Dachluken für ein paar Minuten auf. Ich muss ja gar nicht selber rauf. Und lassen Sie Speicher die ein bisschen offen, nachher kann er raus. Ja, ich werde es meinem Mann sagen, wenn er heute Abend heimkommt. Die gingen nämlich so schwer auf, die Fenster. Heute Abend? Sie sind ja nicht ganz bei Trost. Ja, was fällt Ihnen denn ein? Entschuldigen schon, Frau Hausmeisterin, aber täten Sie so was Ähnliches wie ein kleines Kind den ganzen Tag in der Dachrinne sitzen lassen? Was? Ja, können Sie sich nicht vorstellen, was da alles passieren kann. Aber Herr Eder, regen Sie ihn doch nicht so auf. Das schaut einer ganz bestimmt. Ich mache nachher das Fenster schon auf. Ja? Gehen Sie nur jetzt mit in eine Werkstatt. Sie werden schon sehen, alles kommt in Ordnung. Das sagen Sie bloß so. Aber ich sage Ihnen eins. Wenn in 10 Minuten nicht der Dachluken auf ist, dann bin ich drum im Speicher. Und verlassen Sie sich drauf, dass ich reinkomme. Das ist sowas. Mit dieser finsteren Drohung ließ der Meister Eder die Hausmeisterin stehen und ging in die Werkstatt. Dabei kam ihm eine gute Idee. Bei dem schönen Wetter würde ganz bestimmt jemand im Waschhaus Wäsche waschen. Er brauchte diese Hausfrau nur dazu bringen, nicht im Hof, sondern im Speicher die Wäsche aufzuhängen, dann war der Speicher offen und niemand konnte ihn daran hindern, ihn zu betreten. Der Meister Eder warf einen Blick zum Dach. Da die Hausmeisterin kopfschüttelnd weggegangen war, konnte er jetzt den Pumuckl wieder sehen. Pumuckl! Bleib ganz ruhig sitzen. Ja. Bitteschön. Also, ich komm schon, gell? Ja. Es dauert nur ein bisschen. Ja. Der Dachrinne ist bequem wie ein Himmelbett. Geturn doch nicht so rum. Du bist so klein. Wie bin ich auch so klein? Ja, und wir? Und dann ging der Meister Eder in das Waschhaus. Er hatte sich nicht geirrt. Die Frau Kellermeier aus dem Vorderhaus war bei der großen Wäsche. Gerade schaltete sie die Wäscheschleuder ab. Grüß Gott, Frau Kellermeier. Grüß Gott, Herr Eder. Frau Kellermeier, ich hätte ein Anliegen. Aber bitte schön, Herr Eder, was ist denn? Wollen Sie Ihr Wäsch im Hof da aufhängen? Ja, freilich. Das ist mir aber unangenehm. Ja, aber wissen Sie bei dem Wetter? Ja, ich verstehe Sie schon. Aber es kann sein, dass ausgerechnet in der nächsten Stunde eine Holzlieferung für mich kommt. Kann sein, dass ein großer Lastwagen kommt, wissen Sie schon, wie die Leute sind beim Abladen. Das gibt viel Staub. Ja, ausgerechnet jetzt, wo ich mich so gefreut habe, dass heute so schön wieder ist. Ja, leider. Ja, mei. Nachher muss ich halt warten, bis der Lastwagen wieder weg ist und eine Stunde später aufhängen. Ja, ich weiß nicht, wann er kommt, sonst wäre es einfach, nicht wahr? Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich trage gerne Ihre ganze Wäsche auf den Speichern auf und helfe Ihnen sogar noch beim Aufhängen. Ja, das ist nett, Herr Eder, aber wissen Sie schon, die Wäsche riecht halt viel frischer, wenn sie im Freien trocknet wird. Ha, gingen Sie zu, das glaubst du selber nicht. Wo im Hof Sauerkraut von sämtlichen Parterrewohnungen riecht und wo vom vierten Stock Staublumpen allebei ausgeschüttet werden. Ganz zu schweigen von den Beetvorlegern. Ja, da haben Sie nicht ganz unrecht, Herr Eder. Bloß. Ja, Sie, Frau Kellmer, ist die Wäsche in dem Korb da schon geschleudert? Ja, ich wollte gerade aufhängen. Ha, dann packen wir es gleich. So, da. Oh, ganz schön schwer für eine Frau. Aber Herr Eder, das können Sie doch nicht alles allein tragen. Tragen wir es doch zu zweit. Nein. Allein kann ich es viel schneller. Der Meister Eder hat den Korb tatsächlich schnell in den Speicher getragen. Die Frau Kellermeier hatte gerade zu tun, mitzukommen und den Speicher aufzusperren. So, dann, da wären wir. Also, Herr Eder, ein Tempo haben Sie wie der Junge. So, und jetzt machen wir das sämtliche Dachfenster auf, dann haben Sie frische Luft, gell? Um Himmels wohl nicht, Herr Eder. Was? Da kommt man ja vom Kamin der ganze Ruß rein. Ach wo, da ist doch gar kein Ruß. Ja, und der Luftzug wirbelt den ganzen Dreck vom Boden auf und an mein Wäschi. Unsere Hausmeisterin kehrt da herum nämlich recht sparsam. Wir machen ja nur ein paar Minuten auf, bis die Luft da herum ein bisschen besser ist. Na, wissen Sie, das hat es nämlich da notwendig. Also, wenn Sie meinen. Aber bloß das Fenster ganz da hinten, weil ich da hier vorne als Aufhänger anfange. Das da hinten? Das nützt nichts. Ich meine, das nützt uns nichts, weil das geht auf die Straßenseiten aus. Wissen Sie, die Hofseiten wäre besser wegen Staub. Oh. Die Hofseiten, die geht ja nach dem Westen. Von daher kommt ja der Wind und der tragt allen Staub rein. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Frau. Also vielen Dank, Herr Eder. Aber die Dachluken, die lassen wir zu. Ja, nachher. Nachher helfe ich Ihnen jetzt aufhängen, gell? Sie können ins Waschhaus gehen inzwischen und Sie haben ja noch die bunte Waschtrunken, nicht wahr? Nein, das ist nicht von Ihnen. Ja, aber das Sie, mache ich. Nein, aber Sie können mir die Wäsche nie so aufhängen, wie es hängen muss. Warum denn nicht? Und ich kenne die Mannsbrüder, die haben für sowas alle bei 5 Daumen und lassen die Hälfte fallen. Dankeschön, Herr Eder. Also vielen Dank. Ja. Lassen Sie sich jetzt nicht mehr aufhalten. Nachher. Nachher bleibt mir nichts anderes übrig, als dass ich gehe. Ja. Obwohl die Wäsche wirklich besser riechen hat, wenn ein bisschen eine frische Luft. Also, ja, nachher. Also auf Wiedersehen, Herr Eder. Was blieb dem Meister Eder wirklich anderes übrig, als zu gehen? Aber er musste doch den Pumuckl irgendwie vom Dach herunterholen. Herr Eder dachte verzweifelt nach, was er tun könnte, während er langsam die Treppe herunterging. Aufgekommen ist und warum er auf ist. Vielleicht ist er aus seiner Dachluken ausgestiegen, weil er so einen blödsinnigen Daumen hat haben wollen. Und dann hat irgendwer hinter ihm die Dachluken geschlossen und der war ausgesperrt. Moment. Wenn ich zu einem von dem wiedergehe, die ihr Abteil zum Hofnaus haben und sage, dass ich Latten von denen Lattenverschläge auswechseln muss, dann kriege ich vielleicht einen Schlüssel. Und dann mache ich schneller Luken auf. Und wenn ich das geschickt mache, muss die Frau Kellermeier gar nicht spannen. Ja, das mache ich. Da leid die jetzt irgendwo. Jawohl, das wird gemacht. Ach, Sie sind's, Herr Eder. Ja. Ja, bitteschön. Entschuldigen Sie, haben Sie ein Speicherabteil, das ein Dachluken zum Hofnaus hat? Nein, unser Abteil geht zur Straße hin. Können Sie mir vielleicht sagen, wer nach der Hofseite hier eins hat? Ja, Bauers und Neumanns. Warum? Ist irgendwas los im Speicher? Nein, nichts Besonderes. Es handelt sich bloß um eine Reparatur. Also dann, vielen Dank und entschuldigen Sie die Störung. Aber bitteschön, Herr Eder. Während der Meister Eder vergeblich im Speicher gewesen war und nun bei Bauers läutete, leider war dort niemand zu Hause, und dann zu Neumanns ging, Während der ganzen Zeit also wurde es dem Pumuckl in der Dachrinne zu langweilig. Und zu warm wurde es ihm auch, weil die Sonne direkt auf die Dachrinne schien. So viel er auch nach den Dachluken spähte, keine öffnete sich. Es ist viel leichter, wo hinaufzukommen, als wo hinunterzukommen. Jedenfalls, wenn man es mit Tauben zu tun hat. Die sitzen immer auf Dächern, aber wenn man eine braucht, dann sitzen sie auf Bäumen oder Zäunen oder Balken oder Balkonen oder irgendwo. Dabei liegt hier ein so schönes Brot in der Dachrinne. Aber jetzt, hui, hui, hui, jetzt kommen welche. Die kommen direkt da heraufgeflogen. Hui, Da sitzen sie. Ruckidigu, ruckidigu. Die sehen mein Brot. Ruckidigu, ruckidigu. Ui, die picken dran. Ja, gutes Brot, sehr gutes Brot. Ja, streitet euch nur ein bisschen drum. Dann werde ich vielleicht eine erwischen von euch, nicht? Oh, Klabautas, Klabautas, Klabautas. Dann werde ich eine erwischen und wieder hinunterfliegen. Uiuiui, hoffentlich schaut der Meister Eder nicht gerade her, sonst werde ich sichtbar und dann fällt die sichtbare Taube mitsamt dem sichtbaren Pumuckl. Ist das hoch? Der Pumuckl schlich sich ganz langsam den Tauben näher und warf dabei ständig einen Blick abwechselnd zu den Dachluken und in den Hof. Er erspähte keinen Meister Eder. Pumuckls Herz klopfte gewaltig. Es war gar nicht leicht, an die Tauben heranzukommen, weil die streitsüchtigen Vögel sich gegenseitig um den Fund stritten und wegdrängten und weghackten. Während der Pumuckl sich Mut für sein gefährliches Unternehmen machte, hatte der Meister Eder bei Neumanns Erfolg. Ich glaube ja nicht, dass an die Latten von unserem Speicher was fehlt, aber ich muss sowieso noch mal in den Speicher. Ich muss auch gleich die Dachluken anschauen, falls die klemmt. Wissen Sie, ich brauche nicht lang. Jede Arbeit braucht seine Zeit. Schauen Sie sich nur gründlich an. Ja, das mache ich schon. Bereitwillig schloss Herr Neumann sein Speicherabteil auf. Die Frau Kellermeier guckte zwar verwundert, sagte aber nichts. Der Pumuckl war inzwischen ganz nahe bei den Tauben angelangt. Jetzt, oh, Klabautas, jetzt! Brave Taube, brave! Ich muss da ein bisschen aufs Dach schauen, Herr Neumann. Entschuldigen schon. Sie, haben Sie eine Schnur da herum? Ja, hier habe ich eine. Ah ja, tun Sie es her. Dankeschön. Pumuckl, ich bin da. Wo bist du? Komm schnell her. Kannst du da an der Schnur raufhandeln, komm. Pumuckl, gib doch eine Antwort. Pumuckl! Was haben Sie denn, Herr Eder? Nix hab ich. Pumuckl! Sag doch wenigstens was, damit ich weiß, dass du nicht runtergefallen bist. Pumuckl! Herr Eder, was schreist denn so aufgeregt? Jetzt ist er vielleicht runtergefallen. Ich muss schnell runter. Bitte schön, Herr Neumann, lassen Sie das Fenster offen und halten die Schnur fest, ganz fest. Ich komme gleich wieder, aber ich muss unbedingt wissen, ob er drum oder ob er drunten ist. Wer denn? Sagen Sie mir doch, wer? Halten Sie die Schnur fest. Nicht auslassen, bis ich wiederkomme, gell? Ja, ja, schon, freilich. Nur, ich verstehe es nicht. Ich sag's Ihnen später. Herr Neumann hielt völlig verdutzt die Schnur krampfhaft fest, während der Meister Eder im Sturmschritt die Treppe hinunterlief. Im Hof war kein Pumuckl. Aber in der Werkstatt, da war er. Er saß vor Erleichterung laut singend in seiner Schaukel. Eine Taube ist nicht dumm, holla hi, holla ho, trägt mich in der Luft herum, holla hi, ja, Gott sei Dank. La, la, oh, jetzt wundert mich, trifft der Schlag. La, la. Ja, wie bist du denn da runtergekommen? La, la, la. Ja, so wie ich hinaufgekommen bin. Wie? Geflogen, ja. Aber das gibt's ja, doch gar nicht. Mit einer Taube. La, la, la. Was? La. Mit einer Taube? Ja, ja, das habe ich ja auch gedacht, dass es das nicht gibt. Und dann hat es das nämlich doch gegeben. Man muss eine Taube nur richtig fest umarmen. Was, umarmen? Ich habe alle Tauben fest umarmt, jawohl. Ja. Und alle Tauben haben mein Brot gegessen. Und zwei Tauben sind mit mir geflogen. Na. Und alles Geziefer und alles Ungeziefer ist alles mitgeflogen, ja? Ja, pfui Teufel. Wieso? Nachher werden wir die jetzt gleich von oben bis unten waschen. Nein! Sonst trifft doch mich jetzt der Schlag. Ja, nein, ja. Bitte nicht waschen. Das ist ja zum Davonfliegen. Nein, das ist, damit du dir das Davonfliegen abgewöhnst. Nein. Jedes Mal stecke ich dich jetzt in Badwand, damit du es nur weißt. Nein, nein, nein, nein, nein, Doch. Und wenn du die nicht waschen lässt, dann kriegst du Wanzen, Leis und Fleh und die Papageienkrankheit kriegst du auch noch dazu. Das ist aber sehr viel, was ich da kriegen kann. Und wenn ich dir verspreche, dass ich nie mehr fliege, dann... Dann wärst du nur einmal gewaschen. Und zwar jetzt. Na, geh mir gleich her. Du bist nämlich kein bisschen froh, dass du mich wieder hast. Doch, ich bin sehr froh. Aber jetzt... Ja, um Himmels Willen. Was ist denn? Der Herr Neumann halt toll, aber nur die Schnirr. Wart, Pumuckl, ich bin gleich wieder da. Ja. Und ich bin gleich nicht mehr da, weil ich jetzt gleich ganz, ganz tief versteckt bin in den Hobelspänen. Das hat dem Pumuckl zwar wenig genützt, denn der Meister Eder bestand darauf, den Pumuckl tüchtig abzuseifen, nachdem er den Herrn Neumann von seiner zur Dachluke hinaushängenden Schnur befreit hatte. Und damit der gute Mann nicht völlig am Verstand von Meister Eder zweifeln musste, reparierte der Schreinermeister tatsächlich etwas an dem Fenster und setzte zwei neue Latten im Speicher ein. Und dann vermied er es eine Weile, den Leuten vom Vorderhaus zu begegnen. Der Pumuckl aber macht seitdem um Tauben einen großen Bogen. Wie aber die Geschichte von Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht, das hört ihr das nächste Mal. Bis dahin